Ja, liebe Freunde, Mitkämpfer, Kameradinnen und Kameraden, die Schlüsselfrage der Zukunft von Völkern ist natürlich die materielle Grundlage der Völker. Das ist eine Binsenweisheit, die jeder von uns natürlich als Erkenntnis mitbringen muss, wenn er sich um Politik kümmert. Ich will, bevor ich mich in die Thematik hineinarbeite, ganz einfach zitieren dürfen von einem von mir doch sehr geschätzten, ich möchte sagen Philosophen, Wissenschaftler und großen Denker, nämlich Nicolas Gomez Davila, einem Lateinamerikaner, der bekannt ist für sein zurückgenommenes und vereinsamt geführtes Leben, der jedoch sehr viel, gerade auch unserer nationalistischen Bewegungen in der ganzen Welt, gegeben hat mit seinen Schriften. Zwei Zitate möchte ich vorab kundtun, weil ich glaube, dass sie unmittelbar mit dem Thema zu tun haben. Das erste lautet: Das Wesen eines Besitzes ist die unauflösbare Einheit einer Familie und eines Landgutes. Der Rest besteht aus verdächtigen und demoralisierenden Besitztümern. Also er unterscheidet da sehr scharf zwischen Besitz im biologischen Bereich einer Familie, einer Einheit, einer familiären Einheit und den Besitztümern jenseits dieser Grundlage des Lebens, der materiellen Grundlage des Lebens. Und dann gibt er uns noch mit auf den Weg, darüber nachzudenken, ob es nicht stimmt, wenn er sagt, die Qualitäten eines Landes sind auf Minderheiten zurückzuführen, seine Mängel auf Mehrheiten. Das wollen wir mal sinken lassen. Und wenn man sich die Wahlergebnisse in Deutschland anschaut und konstatiert, dass die Mehrheit ungebrochen votiert, wenn auch mit abnehmender Wahlbeteiligung, für ein System, das nachweislich nicht mehr lebensfähig ist, dann muss man schon sagen, dass die Mehrheit an sich der Unsinn ist, weil Verstand bei wenigen nur gewesen ist, immer schon. Und wir sind natürlich angehalten, zu analysieren, hineinzugehen in den Kampf nach der Suche. Wir müssen die Wahrheit suchen, die bekommt man nicht geliefert. Und wir können auch nicht in allen Bereichen von uns behaupten, dass wir die Wahrheit gefunden hätten, in allen Lebensbereichen. Aber eins ist offenkundig, liebe Freunde, dass mittlerweile die Lügen so faustdick aufgetragen werden, dass es immer leichter wird, die Wahrheit zu finden. Diejenigen, die betäubt sind von der noch funktionierenden wirtschaftlichen Entwicklung, weil es ihnen Vorteile bringt, die wissen schon, dass das zu Ende geht, weil sie ganz nah am Puls der Zeit wirtschaftlich agieren. Die Masse ahnt es. Sie riechen etwas, dass etwas nicht so weitergehen kann wie in den letzten 20 Jahren. Und das äußert sich ja auch in einer Abwendung von der politischen Arbeit der etablierten großen Parteien, ebenso in Lebensängste, die immer stärker auch zum medizinischen Problem in diesem Land werden. Wir hatten in der Bundesrepublik Deutschland noch nie pro 1000 Einwohner so viel Geisteskranke, die medizinisch attestiert über eine Geisteskrankheit klagen. Wir haben noch nie in der Bundesrepublik Deutschland so wenig Zuversicht des deutschen Staatsvolkes gehabt, sogar nach dem Krieg nicht, 1945, wie das derzeit der Fall ist. Wir müssen uns, wenn wir uns über Globalisierung Gedanken machen, zunächst mal die Frage stellen, was für eine Zielsetzung hat überhaupt Wirtschaftspolitik zu definieren? Es muss ja, und wir haben über Clausewitz ja auch schon sehr interessante Dinge gehört von unserem Kameraden, es muss ja definiert sein, was erreicht werden soll mit einer Wirtschaftspolitik, mit einer nationalen Wirtschaftspolitik. Und genauso ist natürlich definiert von den Internationalisten, was sie erreichen wollen mit einer globalisierten Wirtschaft. Und wer sich damit beschäftigt, der wird sehr schnell feststellen, dass es hier in der Zielsetzung fast leider keinen Unterschied mehr gibt zwischen der artikulierten Zielsetzung der nationalökonomischen Interessen, vorgetragen von den großen Konzernen in Deutschland, von den Banken und dann immer wieder wiederholt von der politischen Kaste, die das nachplappert, was von der großen Wirtschaft verlangt wird. Liberalisierung, Gesetzesänderungen, Entfesselung des Marktes als Zukunftsvision und als paradiesischer Zustand dann für alle Menschen in Europa. Das waren die Schlagworte, die man uns auch an den Kopf geworfen hat bei der Einführung des Euro zum Beispiel. Der unmittelbar ein Riesenschritt in die falsche Richtung war, nämlich hin zu einer Globalisierung als kleines Modell innerhalb Europas auf dem Kontinent. Die Engländer haben sich sehr lange verweigert, dieses Gedankengebäude mitzutragen, aber man hatte es natürlich sehr attraktiv ausgekleidet, auch in Verträgen, dass die Engländer dann auch mit Sonderrabatten für die Zahlungen der EU gesagt haben, jawohl, das machen wir. Es hat eine bemerkenswerte Staatsmännin gegeben, eine englische Politikerin, die man bewerten mag als Engländer. Es steht mir nicht zu, sie zu bewerten, aber eins kann ich sagen, Frau Thatcher war in gewisser Weise doch ein relativer Bremsklotz dieser Entwicklung, die jetzt auch die Insel mit voller Wucht trifft, nämlich die totale Ausplünderung des englischen Staatsvolkes zugunsten supranationaler Konzerne. Das muss man ganz klar sagen. Also die Zeit, dass der Flugzeugträger der Amerikaner ungeschoren bleibt, im ökonomischen Sinne, die ist endgültig vorbei. Und das begreifen die Engländer auch langsam. Aber auch diese Nation ist eingebunden in ein Geflecht von Doktrinen, von wachstumsideologischen Wahnvorstellungen weniger, denen sie sich nicht praktisch erwehren können. Was ist die Aufgabe von Wirtschaftspolitik? Was ist die Aufgabe von Sozialpolitik? Was ist die Aufgabe von Bildungspolitik? Was ist die Aufgabe der Politik schlechthin der einzelnen Nationen, liebe Freunde? Ich könnte jetzt hier 3 Stunden referieren, was die Aufgabe der Sozialpolitik ist in unserem Land, was die Aufgabe der Bildungspolitik ist in unserem Land. Aber man kann das subsumieren in einem Lehrsatz, den ich immer wiederholen werde, bis es jeder dann vielleicht kapiert hat, auch von den apolitischen Leuten draußen, die sich über Politik gar keine Gedanken machen und sich nur wundern, dass das Heizöl immer teurer wird und die sich wundern, dass die Steuern auf Grundbesitz erhöht werden, die Einheitswerte Grundsteuer B immer hochgeschraubt wird, dass also die Lebenshaltungskosten in die Höhe schnellen, wir da eine Inflation haben und parallel ihre Häuser deflationieren und nichts mehr wert sind, in ganz bestimmten peripheren Gebieten der Großstädte zum Beispiel, aber auch der ländlichen Struktur. Diesen Leuten muss man klar sagen, die Aufgabe der Politik ist, die Zukunftssicherung des Staatsvolkes zu gewährleisten. Das heißt also, alles, was eine Staatsführung beschließt, muss auf dem Prüfstand, mehrt es den Wohlstand, sichert es die Zukunft durchaus auch biologisch des Staatsvolkes und danach muss dann Politik formuliert werden. Und zwar Politik formuliert werden am Machbaren. Alles, was uns nutzt, uns Deutschen, kann nur insofern dann eine Doktrine sein, als dass es auch realistisch mit friedlichen Mitteln unter Verständigung mit unseren Nachbarn durchzusetzen ist. Denn alles andere wäre im Jahre 2013 reiner Wahnsinn und von vornherein zum Scheitern verurteilt. Was ich damit sagen will, ist, wir Nationalisten betreiben Friedenspolitik, weil wir die Freiheit der Nationen zurückgewinnen wollen. Das ist unser Auftrag, das ist der Kampfauftrag. Die Nationen Europas sind so unfrei wie nie zuvor. Wir haben es mit einer Scheinfreiheit zu tun. Wir haben es damit zu tun, um es mal ganz einfach zu formulieren, dass man dem kleinen Mann sagt, ist das nicht toll? Der Euro hat dir eine unheimliche Reisefreiheit beschert. Die Blockaden sind weg. Du kannst heute nach Griechenland fliegen und Urlaub machen. 4 Wochen, 6 Wochen, 3 Monate. Du brauchst noch gar nicht mal ein Visa beantragen und du kannst dort bleiben. Residenzmöglichkeiten. Also absolut ein Recht, dort zu leben. Ohne den Staat in Griechenland zu fragen, wollt ihr mich überhaupt hier haben? Ist das nicht toll? So. Der Euro sichert den Frieden, hat uns Helmut Kohl gepredigt. Das ist ein Schritt der Globalisierung, der demokratischen Globalisierung der Welt. Mit solchen Vokabeln wurde operiert. Mit solchen Abstraktionen. Und was bedeutet das dann in der Praxis? Ich frage diejenigen, die hier versammelt sind und besonders die Arbeiterschicht in Deutschland. Wer kann denn überhaupt Gebrauch machen von dieser abstrakten Formulierung der Freiheit durch eine einheitliche Währung? Wer kann es sich denn leisten, sich in ein Flugzeug zu setzen und jetzt in Griechenland 6 Wochen Urlaub zu machen? Welcher Grieche kann es sich denn leisten, überhaupt Urlaub in Deutschland zu machen? Wie hoch ist der Prozentsatz der jungen Menschen in Griechenland, dieser leidenden Nation im Moment, die Arbeit haben? Wie sieht das in Spanien aus? Wie sieht das in Italien aus? Wie sieht das in Frankreich aus? Und nicht zuletzt, wie sieht das in der Bundesrepublik Deutschland aus, liebe Freunde? Das sind alles Fragen, die unter der großen Überschrift der Globalisierung hineingehören. Die Globalisierung findet vor unserer Haustüre statt, aber so richtig markant und profiliert tritt sie zutage in Asien, ganz brutal, unvorstellbar brutal, in Afrika unvorstellbar brutal und vor allen Dingen auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und Lateinamerika, also Südamerika, Mittelamerika und die ehemaligen spanischen und portugiesischen Kolonien. Das ist erstmal die Einführung. Das ist erstmal grundsätzlich uns einzustimmen auf diesen Wahnsinn, auf dieses Verbrechertum, was den Völkern angetan wird unter dem Postulat der Freiheit, der Freizügigkeit, der Prosperität, der Wirtschaft, des Wachstums, des Paradieses auf Erden. Das sind alles Vokabeln und wenn man die Reden des amerikanischen Präsidenten und nicht nur des heiligen Messias, der im Moment noch herrscht da oder zumindest so tut, als würde er Macht haben, sondern auch aller Präsidenten, die vor die Vereinigten Staaten von Nordamerika repräsentiert haben, haben unisono immer dieses Lied gesungen, das also, und ich zitiere hier Bush, der Vorgänger von Obama, der gesagt hat, und das ist eine Mission, die diese Leute haben von der Globalisierung, der gesagt hat, ich zitiere ihn mal sinngemäß, in jedem Menschen auf der Erde steckt ein kleiner Amerikaner. Und wir Amerikaner sind berufen, dafür zu sorgen, dass er auch raus kann. Das heißt also, mit dem gleichen Sendungsanspruch, mit dem gleichen totalitären Anspruch zu wissen, was für die Welt gut ist, sind auch die Leninisten, Marxisten, Bolschewisten angetreten, die Welt über einen Leisten zu ziehen. Und es sind zwei Schwestern, wenn man so will, der Globalismus kapitalistischer Prägung und der Leninismus, Marxismus linker Prägung. Die einen predigten den dialektischen Materialismus, also die Reduzierung des Menschen auf rein materielle Sichtweise der Welt. Und der Kapitalismus macht exakt 1:1 das Gleiche. Nur mit dem Unterschied, dass die Leistungsfähigkeit in einer sogenannten freien Wirtschaftsordnung eine Vielfache dessen ist, was die Kommunisten in der Lage waren zu organisieren. Und jetzt bitte ich um Aufmerksamkeit, weil jetzt meiner Meinung nach hier eine scharfe Unterscheidung im Identifizieren des Unterschieds und der kriminellen Energie der einen wie der anderen wirtschaftspolitischen Vorstellung herausgearbeitet werden muss. Es ist eine Tatsache, dass das Experiment des Sozialismus gescheitert ist. Die Sowjetunion ist regelrecht implodiert und das in einer Geschwindigkeit, die selbst die Spezialisten nicht vorausgesehen hatten. Diese Wirtschaftsordnung ist ganz einfach gescheitert, weil man geglaubt hat, dass das Volk der Belarus, der Weißrussen, das Volk der Polen, das Volk der Deutschen, DDR abgegrenzt, das Volk der Tataren, das Volk der anderen Turkvölker, viele, die ja unter diesem sowjetischen Beglückungsmantel gehalten wurden, auf gleiche Weise reglementiert und verplant werden könnten. Jede biologisch determinierte Andersartigkeit wurde negiert. Und wenn sie negiert wurde, kamen diese unglaublichen Zusammenbrüche auf dem wirtschaftlichen Gebiet zustande. Da, wo die Kultur kaputt gemacht wird, weil ein Einheitsdenken, weil ein sowjetischer Nationalismus oder ein russischer Nationalismus diese Einheitswelt diktatorisch durchgesetzt hat, unter dem Begriff Sowjetvölker gleich machen, war auch wirtschaftlich von Anfang an klar, und das haben auch viele klar definiert bei der Entstehung der Sowjetunion damals schon, war das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Völker sind unterschiedlich. Selbst innerhalb Deutschlands gibt es kein homogenes, kulturell relativ einheitlich ausgerichtetes Staatsvolk. Die Bayern unterscheiden sich nicht nur physiognomisch von den Norddeutschen, sondern auch in ihrem Idiom, in ihrer Sprache, in ihren Gefühlen, in ihrer ganzen Vorstellung des Lebens von den, sagen wir mal, Norddeutschen. Und selbstverständlich unterscheiden sich die Griechen fundamental in ihrem Fühlen, in ihrem Wollen vor allen Dingen vom deutschen Volk. Und selbst die Franzosen, die uns ja kulturell, auch historisch gesehen, näher stehen, weil sie auch geografisch vor unserer Haustüre leben, unterscheiden sich vom deutschen Staatsvolk selbstverständlich fundamental, nicht nur sprachlich, sondern auch seelisch. Und darauf, und jetzt kommen wir zu der Unterscheidung, nimmt die globalisierte Welt auch wenig Rücksicht. Aber sie nimmt Rücksicht, weil sie diese Unterschiede natürlich dienbar machen will. Die raffinierte, globalisierte Welt lässt in Bandbreiten partiell eine gewisse nationale Prägung zu. Aber nicht, weil sie Achtung hätte vor der Differenz der Völker. Nein, weil sie aus ökonomischen Gründen sich diese Differenz aneignet, um sie besser ausbeuten zu können mit der erkannten Differenz der unterschiedlichen Völker, auch in der Produktionsweise, in der Denkweise und so weiter. Es stammt nicht von mir und ist nicht meine Analyse, dass wir technische Völker kennen und dass wir musische Völker kennen und dass wir Völker kennen, die auch innerhalb der Europäischen Union weder dem einen noch dem anderen klar zuzuordnen sind. Das deutsche Volk ist nachweislich ein technisches Volk. Wir sind ein technisches Volk. Wir sind ein begnadetes Volk, das in Erfindungsgeist komplementär in der Philosophie, ohne die ja auch die Technik nicht funktioniert, wie wir wissen, also ohne Philosophie gibt es kein GPS-System, sind ein zentrales, leistungsfähiges Volk mitten in Europa. Und das drückt sich natürlich auch in der Wirtschaftsleistung aus. Und diese Wirtschaftsleistung ist natürlich in Deutschland, in Europa gesehen, sehr, sehr, sehr, sehr groß. Und wir organisieren auch im selben Industriezweig, anders als die griechischen Freunde. Wenn man zum Beispiel Maschinenbau in Griechenland nimmt, der sehr unterentwickelt ist, fast gar nicht vorhanden, aber in Deutschland Weltspitze darstellt. Wir leben im Moment vom Maschinenbau, von der Hochtechnologie in Deutschland. Dann muss man sagen, das, was die Griechen aufgebaut haben, auch mit Hilfe der EU, ist in der Qualität und in der Produktivität bei der Herstellung dieser Wareneinheiten um das Vierfache hinter der deutschen Produktivität. Das heißt also, die gleiche Wareneinheit, das gleiche Stückgut produzieren wir in Deutschland mal 4, dann haben die Griechen 1 produziert. Und das liegt nicht daran, dass die Griechen faul sind oder dumm. Nein, die Griechen haben in Europa eine ganz andere Aufgabe zu erfüllen als wir Deutschen. Denn sie sind von Gott in einen Rahmen hineingesetzt worden, der ganz einfach die Determination ihres Seins anders hat sich entwickeln lassen als die Deutschen, als die Niederländer, als die Engländer. Wir haben alle unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen, damit ein Europa der Zukunft überhaupt möglich wieder wird. Denn im Moment sehe ich diese Entwicklung des Gleichmachens, des Köderns, des Abhängigmachens über die Währung, über die Verschuldung, sehe ich keine Zukunft für Europa und damit auch keine Zukunft für die weißen Völker. Und das ist ein Punkt, der fließt auch ein in der Betrachtung der Globalisierung. Wir haben nicht nur den Begriff der Globalisierung im Bereich des monetären Bereiches, der Produktion, der Betriebswirtschaft, der Volkswirtschaft, des ökonomischen Denkens, sondern wir haben auch zu berücksichtigen, dass natürlich durch die Globalisierung die Möglichkeit besteht, dass aus Gegenden der Welt, wo wir ein unglaubliches Gefälle haben, im sozialen Standard zum Beispiel, in der Gesundheitsvorsorge und so weiter, wir mehr oder weniger machtlos gemacht und gewollt machtlos gemacht, erdulden müssen, dass Millionen von Sozialschmarotzer, Millionen von beklagenswerten, armseligen Völkermassen versuchen, nach Europa zu gelangen. Wir können alles reparieren. Die europäischen Völker kriegen immer wieder was hin, wenn wir eine politische Konstruktion erkannt haben als nicht effektiv für die eigenen Völker. Jetzt im Moment heißt es, würden wir in einer Demokratie leben. Ja, würden wir nur in einer Demokratie leben. Und wenn die Völker Europas erkennen, dass diese Demokratie als Werkzeug zur Bestandsgarantie der europäischen weißen Völker nicht mehr taugt, ja, dann müssen die europäischen Völker auch dafür sorgen, dass dieses System reformiert oder von der politischen Bühne hinweggefegt wird, liebe Freunde. Und das ist auch ein Auftrag, ein Kampfauftrag, für den wir gerade zu stehen haben und unser Wollen international vernetzt in Europa an den Feind herantragen müssen. Wir haben die Situation durch die kleine Globalisierung der EU über die Währung folgende de facto Situation. Die de facto Ausstattung der Volkswirtschaften in Deutschland ist ähnlich wie die der Franzosen oder der Polen. Da haben wir ähnliche klimatische Rahmenbedingungen für die Ökonomie. Wir haben eine ähnlich strukturierte bildungspolitische Landschaft. Wir haben eine ähnliche Ausstattung mit Ressourcen, Bodenschätze, sehr dünn. Aber was wir bisher hatten, unsere Hauptressource, das waren die Köpfe, das war die Intelligenz, das war das Wissen unserer Vorfahren, das waren die Leistungen, von denen wir heute zehren. Und wer sich die Zahlen anguckt, sieht doch, dass wir schon längst aus der Substanz leben. Ich möchte hier mal bemühen, weil Griechenland gerade nur ein Vorreiter des Niedergangs ist. Das kommt zu uns auch. Das ist im Moment, ist das wie ein ballistischer Stoß. Den kennen wir mit den drei Kugeln, wo dann die eine Kugel stößt, gegen die zweite und die dritte sich bewegt, aber die mittlere liegen bleibt. Und die Bundesrepublik Deutschland ist im Moment die mittlere Kugel, die sich objektiv noch nicht bewegt, aber subjektiv in der Analyse, in der betriebswirtschaftlichen und vor allen Dingen in der volkswirtschaftlichen Analyse schon so eindeutig ist, dass man in den großen Fachzeitschriften, in den großen internationalen Finanzzeitungen schon längst weiß, dass es eine weiche Landung aus dem Desaster des Euros schon aus bilanztechnischen Gründen, aus mathematischen Gründen gar nicht mehr möglich ist. Alle Ideologien verstehen es, möglichst lange objektive Sachverhalte in der Wirtschaft zu beschönigen. Aber es gibt keine Ideologie auf dieser Welt, in der Geschichte, die es bisher fertiggebracht hat, endlos gegen das eiserne Prinzip von Adam Riese zu verstoßen. Am Ende lassen sich Zahlen nicht mehr manipulieren, liebe Freunde. Am Ende ist die Bilanz die Wahrheit und nicht die Ideologie. Ideologien versuchen, durch Einsatz von Denkgebäuden Ziele zu erreichen. Das ist die Aufgabe von Ideologie. Aber wenn diese Ideologie nicht mehr taugt, weil diese Ideologie dazu geführt hat, dass da in der Realwirtschaft eben ein Desaster angerichtet wird zum Nachteil der Staatsvölker, wo diese Ideologie auch mit Waffengewalt übrigens aufrechterhalten werden soll, dann ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Denn in dem Moment merkt natürlich das Volk, dass es keine Arbeit mehr hat. 56% der spanischen jungen Menschen, denen erzählt man jetzt, dass in Deutschland das Paradies sei. Sie sollen nach Norden kommen. Deutschland braucht qualifizierte Einwanderung. Kommen die Spanier? Ich sehe sie nicht in dieser Zahl. Und die kommen, die sind so enttäuscht von diesem Deutschland, weil sie merken, dass Deutschland ähnliche Strukturprobleme hat, dass Deutschland ähnlich sozial ausgeblutet ist wie ihr Vaterland selbst. Und was ist das für eine Freiheit, wo die jungen Menschen als Freiheit verkauft bekommen, dass wenn sie in ihrem Vaterlande keine Arbeit finden, ja dann die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen, um dort ins europäische Ausland zu gehen, um dort Arbeit zu suchen. Und zu welchen Konditionen hat denn diese globalisierte Welt, hat denn diese EU, hat denn dieser Euro, zu welchen sozialen Rahmenbedingungen hat denn das alles geführt in den letzten 15 Jahren? Schauen wir uns doch die Realität an. Was ist denn mit diesem Wachstumsversprechen von Helmut Kohl? Was ist denn mit diesen blühenden Landschaften, die er so blumig an die Wand gemalt hat? Es gibt keine blühenden Landschaften, auch in der Bundesrepublik Deutschland nicht. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland eine Inflationsrate, die Statistik nicht widerspiegelt. Wenn Sie den Warenkorb ansehen, woraus sich dann die Inflationsrate bildet, mathematisch, dann sehen Sie, dass das eine Mogelpackung ist. Was dort in diesem Warenkorb untergebracht wird, ist geradezu bewusst eine Definition von Waren, um nach außen hin zu dokumentieren, dass wir gar keine Inflation hätten. Aber dann bitte ich doch jede deutsche Hausfrau und jeden deutschen Mann, einmal zu schauen, wie sich in den letzten 4 Jahren alleine die Energiekosten entwickelt haben, liebe Freunde. Und auch da haben wir Globalisierung und Wettbewerb, würden dann die Preise senken, hat man uns gesagt. Da sieht man, dass ein normaler Familienvater in meinem Bundesland, woher ich komme, Mecklenburg und Pommern, im Durchschnitt 1.100 Euro netto verdient. Und wenn er verheiratet ist, durch das Ehegattensplitting und 2 Kinder hat und seine Frau gezwungen ist, arbeiten zu gehen, das soll sie auch, das erzählt man den Mädels, die können Vorstandsvorsitzende werden, das gibt Quote. Ja, das sind aber nur Propagandalügen, weil diese 200 Posten für Frauen in den Vorständen sind überhaupt gar nicht relevant für die Masse der jungen deutschen Mütter, die überhaupt gar diesen Posten nie erreichen können. Darum kümmert sich aber keine Sau. Die Frauen an der Aldi-Kasse werden ausgebeutet nach wie vor für 9,80 Euro oder 9,99 Euro. Das ist ein Faktum. Und die haben keine Lobby. Die haben überhaupt gar keine Standesvertretungen mehr, die wirklich für die Interessen dieser kleinen Familien eintreten. Das ist die Wahrheit. Und dann kommen spanische Familien hier hoch. Ich denke da an ein Ehepaar, der Mann ist Ingenieur, 28 Jahre alt mit einem Kind. Die kommen dann nach Rostock, weil sie gehört haben, bei der Werft sucht man Ingenieure. Und dann bietet man diesem Mann eine Arbeitsstelle an für 2.400 Euro brutto. Das sind so 1.400, 1.600 netto. Da kommt dieser Mann aus Spanien, weil er vor diesem asozialen Politik seines eigenen Landes flüchtet, und bekommt in Deutschland die Dusche, indem man ihm sagt, hier ist das nicht anders und du bekommst nur einen Zeitvertrag. Das sind also Nomaden, das sind also Wirtschaftsflüchtlinge, die flüchten aus ihren Ländern und glauben, in Deutschland könnte man die Probleme Europas lösen. Das ist die praktische Seite der Globalisierung in Europa und die praktische Auswirkung des Euros. Die Vorwürfe, die uns treffen, uns Deutsche aus Griechenland, ganz massiv, wenn man die ehemalige FDJ-Sekretärin, Rotfront, ist ja in Deutschland Mode, wenn diese dann sagt, also wir brauchen ausländische Köpfe, das ist ein internationaler Wettbewerb um das Beste, was in der Welt gibt, denn wir Deutschen sind ein exportorientiertes Land und wir brauchen Spezialisten aus der ganzen Welt, wir können sie selbst nicht mehr herbeischaffen. Wir reproduzieren uns nicht mehr in ausreichender Zahl, wir haben zu wenig Fachleute, die brauchen wir. Diese Rede hält diese Bundeskanzlerin morgens im Bundestag und wirbt darum, dass die deutsche Wirtschaft sich bitte bemühe, aus der ganzen Welt die besten Leute einzukaufen. Nachmittags hält die gleiche Dame eine Rede, philanthropisches Geschwätz, indem sie sagt, also die Entwicklungshilfe, die müssen wir umbauen. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass wir den Leuten in den Schwellenländern nicht mehr Geld geben, sondern wir müssen Bildung hineinbringen, damit sie sich selber helfen können. Das heißt also, mit deutschem Geld soll doch eine Wirtschaftselite aufgebaut werden, eine technische Elite aufgebaut werden und anschließend werben wir die dann ab und dann werden diese Völker dort wieder in ihrem Elend allein gelassen, weil wir nämlich die Intelligenz abziehen, die wir ja über das Entwicklungshilfeprogramm ihnen ja mehr oder weniger ausgebildet haben, indem sie dann für uns eingespannt werden. Das ist das Wesen, das ist die globalisierte Welt. Die globalisierte Welt, in einer globalisierten Welt, da schuldet der Staat seinem Staatsvolk keine Treue mehr, liebe Freunde. Und deswegen schulde ich dieser BRD und schulden wir dieser BRD auch keine Treue mehr, weil wir haben kein Vaterland mehr. Ein Vater kümmert sich um seine Kinder. Diese BRD verrät seine Kinder, liebe Freunde. Das müssen wir mit nach Hause nehmen. Und das gilt ebenso für Griechenland, für Italien und demnächst auch die Franzosen werden merken. Ich habe mir mal die Produktionszahlen angeschaut der letzten 18 Monate in Frankreich. An den Produktionszahlen, an den Industrieproduktionszahlen kann man sehr gut ablesen, was auf Frankreich zukommt in den nächsten 8-9 Monaten. Die werden ante portas stehen bei unserem Finanzjongleur Schäuble. Und dann werden die sagen, nicht 10 Milliarden. Frankreich ist eine andere Nummer. Frankreich ist Nummer 2 in der Bruttoinlandsproduktzahl Europas. Italien Nummer 3. Das sind Schwergewichte. Die kann eine Bundesrepublik Deutschland überhaupt gar nicht auffangen. Das ist unmöglich. Das funktioniert nicht. Und dann wird die Gretchenfrage gestellt. Wie machen wir weiter? Was ist mit der Globalisierung? Wie soll sie weitergestaltet werden? Ist es überhaupt möglich, auf diesem Weg weiterzugehen? Und ob man auf diesem Weg weitergeht, das ist dann auch die Frage, wie die Völker auf diese de facto Situation dann reagieren. Was macht der Franzose, wenn er Verhältnisse wie Spanien hat? Jetzt schon Spanien hat. 56% der Jugend keine Arbeit. Was macht der Franzose, wenn er Verhältnisse hat, wie die Griechen im Moment mit nahezu 60% Arbeitslosigkeit in der Jugend? Wie reagiert Frankreich? Das ist die Gretchenfrage. Die Franzosen halten im Moment die Möglichkeit in der Hand, über die ökonomische Schiene eine ganz massive Veränderung in der wirtschaftspolitischen Ausrichtung Europas herbeizuführen, liebe Freunde. Wir Deutschen können es nicht, weil wir es nicht wollen dürfen. Wir sind kontrolliert von einem amerikanischen Besatzungsregime, was nach wie vor Gültigkeit hat. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland eine hochgerüstete amerikanische Armee, die mit geschätzt 80.000 ausgebildeten Soldaten auf unserem Territorium stehen. Wir sind ausgespäht durch amerikanische Geheimdienste, nicht erst durch das Bekanntwerden der jüngsten Abhöraffäre, die jetzt durch die Medien geistern. Wir Nationalisten wissen, dass die Bundesrepublik Deutschland seit dem 8. Mai offenes Land darstellt. Wir wissen, dass das Projekt Echelon seit Jahrzehnten deutsche Industrie ausspäht, dass wir seit Jahrzehnten abgehört, verwanzt und mit großer Skepsis betrachtet werden von den Amerikanern. Das ist Tatsache. Ich habe selber in Amerika als Soldat eine Zeit lang eine Ausbildung durchlaufen. Das tiefe Misstrauen, ja der Hass gegen unsere Nation, nicht des amerikanischen Volkes, was es ja gar nicht gibt, nicht von der amerikanischen Bevölkerung, die selbst schon Opfer dieses Systems geworden sind, diese unterschiedlichen Völkerschaften. Die hassen Deutschland nicht, sie bewundern uns. Aber es gibt Kreise im amerikanischen Establishment, die regelrecht einen Hass haben auf Identität, die sie selber nicht haben. Das ist ein Reflex. Und wichtig ist in der Globalisierung, was Geld bringt. Alles, was Profit abwirft, ist richtig. Wir haben nach den Theorien von Keynes diese Zyklustheorie gehabt. Konjunkturzyklen. Wenn es hoch geht, das ist wunderbar, bekommt man Steuern in die Steuerkasse. Wenn es runter geht, muss der Staat stimulieren, damit es wieder hochgehen kann. Aber wenn es dann oben ist, muss man natürlich dann auch wieder einsammeln, das Geld. Seit Jahrzehnten machen wir das so, wenn es hoch geht, werden Steuern eingesammelt, wenn es runter geht auch, wenn es hoch geht auch, wenn es runter geht auch. Aber der Staat verschuldet sich immer mehr, weil er versäumt hat, natürlich zu konsolidieren, sich wieder fit zu machen für ein neues Konjunkturtief. Das war bis vor 7, 8, 9 Jahren so die Doktrine, nach der auch die deutschen Wirtschaftseliten gehandelt haben. Das ist eine Philosophie. Das lässt sich mathematisch alles gar nicht beweisen. Kann man beweisen, wieder auch nicht. Das ist so wie die Juristerei. Das ist so nebulös. Irgendwie hofft man, dass das dann so dieses Modell passt. Ja? Und dann kam die große Bachablösung. Die sogenannten Think Tanks in den Vereinigten Staaten von Nordamerika kamen mit der Idee der Chicago Boys. Der totale Markt. Milton Friedman ist einer der größten Vertreter dieser Denkschule, der gesagt hat, das von gestern ist alles veraltet, ist alles Blödsinn, Konjunkturzyklen hin, Konjunkturzyklen her, vergesst den ganzen Müll, wir müssen die Grenzen aufreißen, wir müssen den Freihandel weltweit durchsetzen, notfalls auch mit Gewalt durchsetzen, was ja auch gemacht wird, und dann werden wir weltweit Wachstum haben, Zufriedenheit haben und Amerika wird dann die ganze Welt nach seinem Muster beglücken. Und seitdem das umgesetzt wird, brutal umgesetzt wird, auch durch militärische Interventionen, haben wir die Entrechtung der Nationen, de jure und de facto, wenn man sich die Verträge anschaut, absolute Entrechtung der Nationen und eine maximale Möglichkeit der Finanzen, der großkapitalistischen Strukturen, der Banken, die anstelle der Staaten getreten sind. Wer das Handelsblatt in der vorigen Woche gelesen hat, wo sich Medon geäußert hat, er fordert ein neues Baurecht in Deutschland. Das mag für einen oberflächlichen Betrachter der wirtschaftspolitischen Ereignisse in Deutschland unbedeutend sein. Für uns ist das bedeutend, weil der Medon gesagt hat, er will neues Baurecht für Deutschland. Und wenn der sagt, dass der neues Baurecht will, dann bekommt der neues Baurecht. Dann werden eben die Rechte der Bürger noch weiter eingeschränkt, weil im Gesetz gegossen wird, was das Großkapital wünscht, weil die Abhängigkeit der Politik vom Großkapital, von den Großkonzernen, von der Globalisierung schon so groß ist, dass wenn sie souverän für das Volk gegen etwas Gesetze machen würde, Stichwort Banken, dann würden sie abgestraft, auch in der Form, dass man innerhalb von 24 Monaten in der Lage ist, eine Arbeitslosigkeit hier in Deutschland auszulösen, von denen die Politiker nur in ihren dunkelsten Träumen zu denken wagen. Da wird der politische Druck von der Straße für das Großkapital aufgebaut, indem man Massenentlassungen generiert, indem man ganz einfach ganze Industrien dicht macht. Beispiele sind hier zu nennen in der ganzen Welt in den letzten 10, 12 Jahren durch die Spezialisierung, durch den Aufbau in den Ostblockländern, durch die Verlagerung von elektronischen Produktionsstätten nach Asien etc. etc. etc. Aber diese Leute verlieren, wenn sie hier dicht machen, natürlich kein Einkommen, diese großindustriellen Strukturen, sondern sie verlagern nur nach Asien zum Beispiel. Die haben ganz einfach überhaupt keinen Vertrag mit den Staatsvölkern, sondern die kennen nur nackte, klare Bilanzzahlen, die sich orientieren an Gewinnmaximierung. Und alles, was Gewinn bringt, wird gemacht. Ob Fracking, das Versauen der Erde im Moment in Texas und in anderen Gebieten Nordamerikas, oder die Einführung, dass Prostituierte eine Steuerkarte kriegen sollen, weil sie ja ganz legal ihrer Beschäftigung nachgehen. Moralische, wirtschaftsethische Gesichtspunkte werden nur noch am Rande diskutiert. Und auch der Deutsche Ethikrat, wer sich mit dem beschäftigt im Bereich der medizinischen Therapie und der der Forschung in der Medizin wird sehen, dass dieses alles nur Beruhigungspillen sind, damit die paar, die noch ethisch denken und verantwortlich fühlen, ganz einfach beruhigt werden in der Politik. Dass es da so ein Gremium gibt, was da schon aufpasst, dass nichts Schmutziges geschieht. Das ist die Tatsache. Wir haben vollkommen in der Politik die Macht über die Wirtschaft verloren. Die moralische Berechtigung eines jeden Unternehmers, mehr zu haben als ein Angestellter, ist und bleibt die Übernahme des Risikos, des vollen Risikos, mit seinem gesamten Privatvermögen zu haften. Und da, wo diese klare, natürliche Haftungsfunktion außer Kraft gesetzt wird, wie in der globalisierten Welt, wo keiner mehr haftet, im Notfall die Verluste sozialisiert werden, da ist etwas in Schieflage geraten. Und international merkt man viel zu spät, wenn etwas in Schieflage gerät. Denn sie merken doch auch, wenn in ihrer Familie etwas in Schieflage geraten ist, eher, dass da etwas nicht in Ordnung ist, als dass beim Nachbarn vielleicht sich ankündigt, dass da etwas nicht in Ordnung sein könnte, liebe Freunde. Und weil diese großen Einheiten wieder natürlich sind, weil die Differenz ist die Voraussetzung für Überleben. Und der Unterschied, die Anpassung an die Lebensverhältnisse der unterschiedlichen Völker, das ist die Garantie, dass die Menschheit überleben kann. Die Globalisierung ist eine Garantie, dass das nicht möglich ist. Sowohl umwelttechnisch nicht, als auch ökonomisch und sozial nicht. Die größte Bedrohung allerdings, und alles, was ich bisher gesagt habe, kann man reparieren. Dann machen wir eben nach dieser Demokratie, nach dieser Diktatur der Kartellparteien, machen wir was Neues, um überleben zu können. Aber wir können nur so lange etwas Neues machen, wie wir als relativ homogener, kulturell homogener Volkskörper vorhanden sind. Wenn wir als Deutsche nicht mehr vorhanden sind mit unserem Wollen, mit unserer Volksseele, mit unserer Differenz zu den Franzosen, zu den Spaniern, zu den Griechen und allen anderen Völkern, dann brauchen wir uns über ein neues Modell keine Gedanken mehr zu machen. Dann gibt es uns nicht mehr. Wobei ich zu meinem letzten Punkt der praktischen Auswirkungen von Globalisierung bin, nämlich der Überfremdung. Wer, wie ich, das zweifelhafte Vergnügen hatte, mal in den Vereinigten Staaten von Nordamerika herumzureisen und sich in den sogenannten Reservaten umzuschauen, wie im Gesicht gebrochene, ehemals stolze Indianervölker in ihrem eigenen Urin und Alkoholgestank als Quantité Negligible behandelt werden, von den Amerikanern als Dreck, als Trash, als Indian Trash. Bis heute. Der weiß, was geschieht, wenn man zu spät das Richtige gegen Einwanderung tut, gegen Überfremdung tut. Die Linke will den Einheitsmenschen dadurch, dass er sagt, wir sind alles Menschen. Wer hätte das je bezweifelt? Ich habe noch nie behauptet, dass ein Farbiger aus dem Bronx kein Mensch ist. Ich habe noch nie behauptet, dass ein Ureinwohner von Australien kein Mensch ist. Aber ich erlaube mir zu sagen, dass es Völker gibt, die so anders sind, dass sie ganz einfach bei uns nicht integriert werden können und auch selbst sich nicht integrieren lassen wollen. Und das ist ihr gutes Recht. Und wenn ich irgendwelche linken Spinner sehe, die auf ihr Auto hinten geklebt haben, Free Tibet, dann muss man diesen Leuten die Frage stellen, wieso seid ihr eigentlich für die Identitätserhaltung der Tibetaner, wo ich auch für bin, und fordert gleichzeitig den Untergang der ganzen europäischen Völker, indem er einen Multikulti-Brei herbeisehnt, der dann genau das Gegenteil von dem ist, was ihr den Tibetanern wünscht, nämlich Identitätserhalt. Die ganze Politik ist sinnlos geworden. Deutsche Politik für deutsche Menschen. Wenn wir zukünftig kein deutsches Volk mehr haben, für den dann Politik gemacht werden braucht. Und jetzt muss ich harte Vorwürfe erheben. Gegen die Staatsführung. Volksverräter, Hochverräter. Viele gehören eingesperrt, wenn man sie auf ihre kriminellen Machenschaften festklopfen könnte. Was sehr schwierig ist. Wer das deutsche Volk beschuldigt, ein Tätervolk zu sein, der braucht sich nicht zu wundern, dass die Deutschen eben sich aus dieser Rolle verabschieden wollen, indem sie keine Kinder mehr in die Welt setzen. Das ist ein psychologisches Problem in Deutschland. Kultiviert worden sehr stark, durchaus auch durch Horkheimer, Adorno und die Theoretiker der Frankfurter Schule. Wenn wir eine Staatsführung haben, die de facto wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen für die deutsche Familie schaffen, indem es nachweislich, und ich zitiere hier nicht die NPD-Analysen, sondern die offiziellen Analysen der Bundesregierung, dass das höchste Armutsrisiko in Deutschland eben nicht ist, arbeitslos zu werden, sondern das höchste Armutsrisiko in Deutschland ist eben, zwei oder drei deutschen Kindern das Leben zu schenken. Und die Transformation der Frau weg vom Kind hat schon vor vielen Jahren einer sehr treffend zu Papier gemacht. Zu Papier gebracht. Der gesagt hat, die Emanzipation der Frau ist nicht die vom Manne, sondern die vom Kinde. Ein wunderbarer Satz, der heute so leider zutreffend ist. Man erzählt den Frauen, dass die Selbstverwirklichung schon nur im Beruf in erster Linie zu realisieren sei. Und die Frauen fallen in der Masse darauf herein und glauben, dass die Rolle als Aushilfskraft bei irgendeinem Supermarkt oder als Sekretärin irgendwo die Erfüllung des Lebens sei und merken dann, wenn sie 40, 45 Jahre alt sind, dass da doch vielleicht noch was fehlt und dann krampfhaft bemüht sind, vielleicht doch noch ein oder zwei Kinder in die Welt zu setzen, um sie dann aber bitteschön sofort nach 12 Monaten in der Krippe abzugeben, wo sie dann zukünftig auch von Männern gewickelt werden sollen. Und gerade in der vorigen Woche stand ein wunderbarer Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, jetzt fehlen Ganztagsschulen. Das heißt also, das Abgeben der Kinder sehr, sehr früh in staatliche Hände, womöglich bis zum 18. Lebensjahr und dann sind sie ja volljährig und dann ist man nicht mehr verantwortlich. Das ist der Trend. Und dieser Trend wird so raffiniert zu Markte getragen, wird den Frauen einsuggeriert, dass das toll sei, irgendwo eine Anstellung zu haben, dass die Frauen auf diesen Trick hereinfallen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass sehr viele Frauen gezwungen werden, so zu denken und sich dann auch selbst einreden, dass das der richtige Weg sei. Gezwungen sind, weil ganz einfach das Geld in der Familie, was der Mann nach Hause bringt oder die Frau nach Hause bringt, wenn der Mann zu Hause bleibt, nicht ausreicht, um hier in dieser Bundesrepublik Deutschland Familie leben zu können. Das Ganze wird flankiert mit einem Genderwahn, der auch international angelegt ist, wo man uns einredet, dass also auch die Schwulenehe durchaus eine geeignete Heimat für Adoptivkinder sein könnte. Wir sagen dazu, dass das keine Zukunft hat, sondern dass solche perversen Denkmodelle bitteschön nicht in die Praxis in der Bundesrepublik Deutschland umgesetzt werden dürfen. Familie für uns Nationalisten ist ganz klar da, wo Mann und Frau sich in Liebe begegnen, um einem Kind das Leben zu schenken, liebe Freunde. Und nicht irgendwelche homoerotischen Fieberfantasien der Grünen, die vor Jahren noch forderten, dass also der Sex mit Kindern etwas ganz Normales sei. Die Bundesrepublik Deutschland vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen, ist ein Unterfangen, was nicht gelingen wird. Weil die ganze Sache schon so kopflastig geworden ist, dass das Gefühl und das Herz zwar noch schlägt, aber überhaupt gar keine Emotionen und Impulse mehr sendet, sondern nur der nackte, reine Materialismus wie im Kommunismus, liebe Freunde. Die Globalisierung ist die Verknechtung zum Vorteil weniger der gesamten Welt, ist die Dienbarmachung der Leistungsfähigkeit von Völkern zugunsten weniger Strategen in dieser Welt. Wir werden diese Entwicklung als Partei, als nationalistische Bewegung in Europa nicht aufhalten können. Davon bin ich leider überzeugt, weil das Volk sich offensichtlich eingerichtet hat in diesem Sonnenschein von Coca-Cola und Eigentumswohnung und Cabrio. Aber was wir können, ist ständig darauf warten, dass durch große Ereignisse in dieser Welt uns nochmal eine Chance geboten wird, einzugreifen, dem Schicksal ins Rad zu fassen. Und das möchte ich abschließend als Motivation an einem Beispiel darstellen, um besonders den jungen Streitern, den jungen Kämpfern, den Idealisten, die ihre Arbeit verlieren, wenn sie Mitglied bei uns sind, die herausgeschmissen werden, die jüngsten Doktorand seine Doktorarbeit nicht machen kann, weil er ganz einfach zu NPD-nah war, den Professoren, die sich für uns vor Jahren einmal zumindest partiell eingesetzt haben, weil ganz bestimmte wirtschaftspolitische Denkansätze von uns gar nicht so uninteressant erschienen. Das ist alles vorbei. Wir haben Berufsverbote. Wir haben eine Verfolgung nationaler Minderheiten in Europa und ganz besonders in der Bundesrepublik Deutschland. Kein Polizist, kein Soldat, kein selbstständiger Unternehmer kann es sich mehr leisten, offen zu sagen, die Position finde ich in Ordnung. Ich gehe heute Abend zu einem Vortrag der NPD über Thema XY. Der wird regelrecht fertig gemacht. Und das Schlimme ist, dass die Medienlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht mal den Auftrag bekommt, so zu diffamieren, zu kriminalisieren, zu verhetzen, Hass auszusprühen gegen jede nationale Lebensäußerung. Das Schlimme ist, dass diese Auswahl, diese Gutmenschenauswahl, das bessere Deutschland, das schon so induziert bekommen hat, so zu handeln, dass es keines Auftrags mehr bedarf, diese Hetze gegen nationale Menschen loszutreten. Das ist der große Erfolg des Re-Education-Programms, auch der 68er, aber auch der Frankfurter Schule. Es ist so wunderbar, wenn ich jemanden habe, den ich fertig machen kann, weil er so amoralisch ist, weil er so schlecht ist, so kriminell, und ich dann aber beim Türken mein Gemüse kaufe und mich dabei filmen lasse. Wohnen tue ich dann aber in irgendeinem Luxus-Apartment weit weg von der Realität dieser multikulturellen, multikriminellen Welt, wie sie in der Realität in Berlin, in Frankfurt am Main, aber auch in München Realität ist. Diese erbärmlichen Typen sind nur tapfer, fern von jeder Gefahr. Da sind wir, liebe Freunde, und da beziehe ich die Nationalisten in ganz Europa ein, aus ganz anderem Holze geschnitzt. Lass sie hetzen gegen uns. Sie wissen jetzt schon, dass die Geschichte so funktioniert wie Tennisspielen. Mal hat der Aufschlag. Im Moment glauben die Herrscher der Welt in ihrem kapitalistischen Größenwahn ständig Aufschlag zu haben. Ich bin mir sicher, dass die Völker irgendwann nach dem Ball verlangen und den Schläger dann schon bereithalten. Und ich bin auch sicher, dass die Umwälzungen in der Welt, in Zentraleuropa, dergestalt funktionieren, und das soll jetzt das Letzte auch sein und auch eine Motivation, weiterzukämpfen, dass ich am Beispiel eines Ottomotors einmal kurz erläutern möchte. An einem Einzylinder-Ottomotor. Die Bundesrepublik Deutschland, ganz Europa ist ein Ottomotor. Einzylinder. Unglaublicher Hub. Die herrschende Klasse produziert im Moment zunehmend ein Luft-Gas-Gemisch, das diesen Hubraum in einer gigantischen Geschwindigkeit anfüllt. Hochexplosiv. Luft-Gas-Gemisch. Und der Kolben verdichtet dann von unten nach oben. Von unten nach oben verdichtet der Kolben, nicht von oben nach unten. Und wenn dann die Verdichtung eine ganz bestimmte Dichte erreicht hat, eine ganz bestimmte Komprimierung da ist, eine politische, dann würde es ausreichen, dass wir die Zündkerze sind, dass dann der nationalistische Funke in Europa aufblitzt und dann dieses verteufelte Luft-Gas-Gemisch, das man Freiheit nennt, ganz einfach diesen Freiheitsaposteln, diesen Diktatoren des Geldes und seinen Handlangern ein für alle Mal die Karten legt und ihnen der ganze Laden wie 89 die DDR regelrecht um die Ohren fliegt. Ich wünsche nicht nur, dass ich das erleben darf, ich wünsche mir die Vitalität und die Gesundheit, dass ich selbst noch praktisch mitarbeiten darf an dieser Möglichkeit für das deutsche Volk, für die europäischen weißen Völker, ein Europa der Völker zu gestalten, nicht der Vaterländer. Denn was ist Vaterland? Wir brauchen ein Europa der Völker. Und der Völkerfrieden ist am besten gewahrt, wo man mein und dein hübsch, säuberlich, ordentlich, gerecht trennt. Und Europa hat nur Zukunft, wenn die unterschiedlichen europäischen Völker in ihrer Differenz sich gegenseitig befruchten und aus dieser gegenseitigen Befruchtung dann ein blühendes, friedliches Europa werden kann, das dann auch die wirtschaftliche Potenz hat, anderen zu helfen, aber zu Konditionen, die die Völker individuell selber festlegen dürfen müssen. Und die militärische Potenz entwickelt, sich gegen raumfremde Mächte, ganz gleich, wie sie sich definieren und wo man sie ansiedelt, auch militärisch zur Wehr setzen kann, um dadurch auch einen Handlungsspielraum für die politische Führung der einzelnen europäischen Länder sicherzustellen. In diesem Sinne glaube ich ganz fest daran, dass nur die ökonomischen Rahmenbedingungen uns eine Chance bieten auf Neuanfang. Es ist immer die Ökonomie, die auslösend ist für eine zumindest Chance der politischen großen Veränderung, für revolutionäre Veränderungen und Veränderungen, die so partiell geschehen, ist es schon zu spät. Europa braucht eine soziale Revolution und die soziale Frage lässt sich nicht international lösen, sondern die soziale Frage wird national zu lösen sein und nur über den nationalen Ansatz werden wir dann zu einem friedlichen und hoffentlich auch gerechteren Europa und einer Welt kommen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.